Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zum Ladies Talk Folge 11. Heute geht es um ein Outdoor-Hobby, das mir auch selber sehr viel Spaß macht. Dazu habe ich heute endlich wieder einen weiblichen Gast. Hallo Nicole, stell dich doch mal bitte vor. Also, hallo Marlies, ich bin die Nicole von der Holzbaumfamilie, komme aus Peine, bin 45 Jahre. Ja, und Geocachen habe ich angefangen mit meinem Mann. Gehst du denn mit der ganzen Familie oder nur mit deinem Mann geocachen? Eigentlich meistens nur mit meinem Mann. Mein Sohnemann, der macht gar nicht mehr so weit. Bei ihm reizt es, wenn, höchstens mal so bunkermäßig oder Klettertouren. Aber gerade so, wie er drauf ist. Meine Tochter ist totale Anti-Cacherin. Das habe ich noch nie gehört, Anti-Cacherin. Oh ja, also wenn wir mal geocachen wollen oder so, schon wieder, Es hört sich an, wie ich noch Muggel war und mein Mann los wollte. Naja, vorher war ich auch noch Muggel. Das hat sich alles so ergeben. Er war ja erst unterwegs mit einem anderen Namen, mit Biolo. Und ja, dann bin ich auch mal mitgefahren. Und dann hat mir das auch immer mehr Spaß gemacht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, wo auch mein Sohn mitgekommen ist, der hat ja einen eigenen Account, aber er hat immer vergessen zu loggen. Naja, und dann sind wir alle zusammen, oder besser gesagt war ich mehr auch mit Björn unterwegs, und da haben wir dann gesagt, wir müssen uns mal langsam umnennen als Holzbaumfamilie. Der Name ist nämlich dadurch entstanden, weil wir selber hier am Gartenzaun einen Cache haben, der heißt der Holzwurm, und wir hatten Cacher hier, mit denen kamen wir ins Gespräch, und im Log haben sie dann geschrieben, einen netten Plausch mit der Holzbaumfamilie abgehalten. Das hört sich ja gut an. Ja, und darauf sind wir dann auf den Namen Holzwurmfamilie gekommen, weil ja der Marcel noch dabei war und Björn und ich dann, ne? Auch schön. Meine zwei waren anfangs auch mit dabei, haben sich auch mit fiktiven Namen eingetragen, aber mittlerweile kriegt man die überhaupt nicht mehr mit. Ja, weil mein Sohn, wie gesagt, der war ja auch öfters mal mit Kumpels unterwegs, die auch gecached haben, also Bekannte von uns. Aber er hat immer vergessen zu loggen, und naja, da haben wir gesagt, dann, wenn er jetzt mal unterwegs ist, dann tragt er sich zwar ein, aber er loggt nicht, ne? Ja, aber es gibt auch einige Geocacher, die halt gar nicht online loggen, sondern sich nur in die Dose ins Logbuch eintragen. Habe ich auch schon von gehört. Okay. Wieder anderem kenne ich einen, der schreibt nur Write Notes, weil ihn die Punktejagd gestört hat. Und er sich ertappt hat, dass er auch Dosen sucht, die halt nicht so toll sind. Und das wollte er nicht. Er will nur schöne Dosen suchen. Ah ja, aber das ist auch nicht immer so. Nee, da ist ja jeder Cacher anders, ne? Da hast du recht. Was ist Geocaching für dich? Rauskommen in die Natur. An Orten kommen, wo man irgendwo noch nie war. Und Mysteries oder so, man muss den Kopf anstrengen teilweise. Es ist echt, für mich ist es schön. Du hast gerade Mysteries angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die Muggel wissen, was Mysteries sind. Das weiß ich gar nicht, ob die das wissen. Kannst du einmal erklären, was Mysteries sind? Also ich weiß es ja selber auch. Ich nenne sie oftmals Ratehaken. Ja, also wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwie eine Aufgabe hat, zum Beispiel Bilderrätsel oder so, und daraus die Koordinaten entschlüsseln muss. Das ist ein Mystery. Richtig, und erst dann kann man los und sich die Dose suchen. Genau. Seid ihr eigentlich Premium-Cacher oder normale? Premium-Cacher. Premium-Cacher ist ja, dass man da im Jahr eine Gebühr bezahlt. Ich finde, das lohnt sich auch. Also wir hatten jetzt auch kurze Zeit lang wieder den normalen Status und ganz schnell wieder auf Premium umgestiegen. Ja, das stimmt. Also mal, wo es bei uns kurz bevor dem Ablaufen gewesen ist, hatten wir vergessen, einmal zu verlängern. Also es ist so ätzend. Vor allen Dingen, manche von unseren Freunden haben kein Premium und die können dann teilweise nicht locken, wenn sie mit uns losgehen. Ja, denn Premium, können wesentlich mehr Dosen sehen als die anderen Geocacher. Genau, und dadurch, naja, wir machen das dann immer schon so, dass er dann trotzdem locken kann, weil da kannst du da auch was irgendwas machen, glaube ich. Es gibt ein Hintertürchen, ne? Es gibt irgendwie einen Link, dass man das dann kann. Genau. Weil nämlich teilweise das bei uns, also hier der Huckefloh zum Beispiel, der ist ja noch Auszubildender, der hat im Moment auch nicht so viel Geld und deswegen kann er sich im Moment kein Premium auch leisten. Und da er auch viel mit uns unterwegs ist, dann machen wir das eben so. Ich glaube, die meisten haben auch nichts dagegen, dass normale, die finden, oftmals ist Premium ja der Schutz vor den, ich suche mal eine Dose und zerstöre sie vielleicht oder sowas. Ja, da hast du recht. Da gibt es ja auch viele davon im Moment. Wir haben die eine Zeit lang Smartphone-Cacher genannt, die halt wirklich nur einmal eine Dose suchen oder so und dann nie wieder. Ja, und ganz schlimm finde ich auch diejenigen, da musst du echt manchmal gucken, ob die auch wirklich überhaupt an den Cache waren. Danke für oder DF oder was sie schreiben hier. Das war's. Noch nicht mal einen vernünftigen Text oder so, obwohl die Dose, weiß ich nicht, hier ein Premium war, total aufgepumpt. Motzt und so und nur ein DF oder wie das heißt jetzt genau, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich schreibe immer TFTC zum Ende hin noch und davor einen großen Text, aber viele schreiben dann nur TFTC oder DF, danke für DFDC. Oh, ich nehme meistens die englische Abkürzung für Thank you for the cash. Ja, genau, und das steht manchmal nur das ohne Text, ohne alles. Und da musst du manchmal wirklich gucken, ob der wirklich auch vor Ort war. Weil manche hatten wir jetzt schon bei unseren Cache, die waren gar nicht vor Ort. Ja, das gibt's leider auch immer wieder. Aber was ich noch schlimmer finde, ist die nur mit einem Punkt locken. Ja, da hatten wir auch schon welche. Ich weiß nicht, ob die nicht schreiben können oder nur nicht wollen, weil für Cache-Owner ist es immer frustrierend, wenn man denkt, man hat eine super tolle Dose und dann kommt halt nur ein Punkt oder nur die Abkürzung Thank you for the Cache. Ist immer sehr schön, wenn einer sich Mühe gibt und langen Text schreibt. Ja, da haben wir auch eine ganz liebe, also die gibt sich wirklich so eine Mühe. Ich weiß nicht, ob ihr die Landstreicher schon gehört habt. Noch nicht, ich habe noch so viele andere Sachen zu hören, da komme ich noch nicht zu, aber den Tipp habe ich schon mal bekommen. Nee, von den Landstreichern, also wenn die mit uns loszieht oder auch so alleine, die schreibt Texte, oh, da denkst du auch, als Wahnsinn, halben Roman. Ist immer sehr schön. Wir haben hier oben auch welche, die schreiben Gedichte oder einen Song zum Event oder zum Cash, wenn die den toll fanden, die Mullewaps. Auch immer sehr schön. Wir haben es ja auch mal versucht, also so mal ungefähr, wie sie das geschrieben hat. Aber du musst ja echt, ich weiß nicht, wie die sich die Gedanken darüber macht und dann meistens auch immer so lustig. Und ich, also wie gesagt, du musst ja echt mal einen Log von den Holz, also von den Holz, von den Landstreichern angucken. Zum Beispiel, ich glaube, bei unseren musst du mal reingehen und die musst du mal durchlesen. Also ehrlich, Wahnsinn. Ich glaube, einige können es richtig gut, ne? Ich nicht. Ich habe manchmal auch so richtige Schreibblockade, dann ist der Log auch recht kurz. Ja, das ist bei uns manchmal auch. Ich glaube, die Frage, wie bist du dazu gekommen, seit wann hast du, glaube ich, schon am Anfang beantwortet, oder? Ja, ich glaube. Gut, dann hätte ich als nächstes, welche Cache-Arten du am liebsten suchst und welche überhaupt nicht gerne. Nanos. Ansonsten alle. Auch Tradis, Ratehaken, Wehralgos und sowas. Ja, nur Nanos, das ist der absolute Grau. Ja, Nanos sind die kleinsten Dosen, die es gibt, und wenn man die im Wald suchen muss, ist das echt verrückt. Da hast du recht, aber ein Nano habe ich wirklich gefunden. Da war ich allein unterwegs. war ich mit meiner Tochter in Hildesheim und ihren Freund zur Untersuchung und da sind wir auf dem Weg nach Hause gewesen. Oh, und dann habe ich mich verfahren und vor Wut habe ich dann Björn angerufen, weil bin irgendwie nicht auf mein Handy gekommen. Ist so, sag mir jetzt, wo ich bin und sag mir, ob hier irgendwo in der Nähe ein Cache ist. Ich muss mich abreagieren. Ja, und da kam natürlich, das war Nanu. Aber den habe ich ganz schnell gefunden. Das ist auch schön, dann, wenn man dann so ein Ding findet, ne? Oh ja, da habe ich gesagt, so, mein Soll ist für heute getan, meine Wut ist weg. Wobei ich das Locken immer sehr schwierig finde, vor allem wenn man keinen so kurzen Namen hat. Das stimmt. Und am schlimmsten sind ja, wenn du Log schreiben musst oder besser gesagt sticken musst und so einen langen Namen hat, ist das auch nicht gerade toll. Oh ja, das durften wir auch schon mal. Aber wir hatten das Glück, wir waren dann bei den Onan drinne, Kaffee trinken, Spiele spielen und ich habe nebenbei dann ganz in Ruhe meinen Namen reingestickt. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, und ich habe hier auch so eine Dose schon vorbereitet liegen. Ich wollte auch an Cache so ein Cache legen, aber ich habe noch nicht den Platz dafür, weil man muss ja einen Platz haben, wo die wirklich lange in Ruhe wirklich sticken können, ne? Ja, das stimmt. Also wir hatten einmal einen gemacht, das war noch im Winter. Haben wir das Zeug genommen und sind dann ins Auto gegangen. Das ist auch immer praktisch bei einigen Sachen. Wir hatten letztes Mal beim Rätsel die Kiste mit ins Auto genommen, aber das kannte der Owner schon. Der hat dann auch geguckt und Tipps gegeben. Das mussten wir bei einem auch machen. Da musste man nämlich noch vor Ort puzzeln. Und da musstest du die ganzen kleinen Puzzle zusammenpacken erstmal. Erst musstest du zu Hause puzzeln, irgendwie, bei den einen Mystery. Und dann musstest du noch vor Ort ganz viele Puzzle machen. Oh ja, auch immer sehr schön. Also da fand ich das immer hilfreich, wenn die Kinder mit waren bei sowas. Ja, das stimmt. Weil Kinder puzzeln ja eigentlich viel lieber. Ja, die haben auch viel mehr Geduld dazu als man selber. Ja, das stimmt schon. Aber ich puzzle auch eigentlich ganz gerne. Also, außer jetzt hier bei den wir hier hatten mit den 10 Puzzeln, die du machen musstest. Oh, da war teilweise alles grün. Du bist irre geworden. Oh je. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Wir haben uns dann aufgeteilt. Jeder hat ein Puzzle gemacht. Hatten so eine Gruppe dann gehabt. Und dann sind wir dann zusammen losgegangen zum Dosensuchen. Ja, in der Gruppe ist es auch immer schön, finde ich. Ja, wir waren 3 Mann, die dran waren. Jeder hat ein Puzzle gemacht. Also, und immer wenn er fertig war, hat er dann die Koordinaten gegeben. Und dann, ich gehe jetzt an dem Puzzle bei oder ich gehe an dem bei. Ja, das Blöde war, am Anfang habe ich nicht gewusst, dass man das Puzzle auch speichern kann. Naja, und mein Rechner ist abgestürzt und ich hatte das Puzzle fast fertig und dann war Oh, es auf einmal weg. das ist ärgerlich, ja. Ich habe mich so im Hintern gebissen, das war echt mies. Ja, aber das Techniken, das passiert immer mal wieder sowas. Ja, aber wo ich das dann wieder angefangen habe, das Puzzeln, habe ich dann auch auf Speichern gedrückt. Ja, man lernt ja auch aus den Fehlern, ne? Also meistens, nicht immer, aber meistens. Aber immer öfter, ne? Ja. Meine nächste Frage, ich weiß gar nicht, habt ihr überhaupt einen Hund? Weil meine nächste Frage ist, ob euer Hund ein Dosensuchhund ist oder nur Tarnung. Unser Hund? Ja, wir haben einen Hund. Das ist ein kleiner Faulpelz. Wenn wir ihn mal mit hatten, kommst du nicht vorwärts. Weil jede Ecke ist ja sehr interessant zum Schnüffeln. Es zufällig ein Labrador? Nein, ein Terrier-Mischling. Ah, okay, und der ist trotzdem so neugierig. Ja, der bleibt überall stehen. Wir sind mal Inliner gefahren. Alter Falter, ich habe mich beinahe sowas von auf den Pinsel gesetzt, weil er einfach abrupt stehen geblieben ist. Deswegen traue ich mich nicht mit meinem Hund Fahrrad zu fahren, weil der wird mich, glaube ich, auch eher runterholen mit der Zeit, weil das ist ein Hütehund und der will dann immer ums Fahrrad herumlaufen und ja, nö. Naja, unser ist quasi eine kleine Fußhupe. Also Frühstück für mein. Alle kleinen Hunde sind Frühstück für mein, sage ich. Ja, so ungefähr. Wobei er mit kleinen Hunden auch super klarkommt. Also unser mag im Moment große Hunde gar nicht. Ich weiß nicht warum. Mit manchen ist er klargekommen, aber mit manchen auch gar nicht. Also ich weiß auch nicht. Wir hatten von meiner Freundin, die hat einen Welpe und der wurde ja später auch groß. Und da haben wir es echt mal versucht, die anzunähern. Es ging eine Zeit, bis er dann dieses Spielen, dieses Tollpatschige mit seinen großen Pfoten, das ging gar nicht. Hat er denn mal schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, er wurde von einem Hund, der mal hier bei uns frei rumgelaufen ist, von dem Besitzer angefallen. Und der Hund hat auch bald mich angefallen, weil ich meinen Hund weggezogen habe, weil sonst wäre er totgebissen worden. Ja, das prägt ja auch so ein bisschen. Ist auch immer schade, dass andere einfach ihre Hunde freilassen, weil oftmals wissen die, wie deren Hund tickt, ne? Ja, das Schlimme ist, wir haben es ihm so oft gesagt, er möchte bitte seinen Hund an die Leine nehmen, weil der ist ja auch sogar auf Fahrradfahrer losgegangen. Aber er wollte einfach nicht hören. Nee, manche sind sehr resistent. Leider. Ja, und als wir dann immer den gesehen haben, haben wir einen riesengroßen Bogen gemacht. Ja, ist verständlich. Also ich leine meinen auch lieber einmal zu viel an oder am Maulkorb oder wenn ich unsicher bin, weil man steckt in so einem Hund auch nicht drinne. Nee, das stimmt. Ich würde auch für meinen manchmal vielleicht keine Hand ins Feuer legen. So, er ist wirklich total lieb, kinderlieb, alles. Aber es kann auch mal sein, weil wenn mein Sohnemann oder irgendjemand mir mal auf die Schulter tatscht oder irgendwie rumkeibert, der denkt, ich werde angegriffen, dann geht er auch schon dazwischen. Aber er beißt nicht, aber er geht dazwischen. Ja, die haben ja auch so einen Beschützerinstinkt, ne? Genau. Nochmal zurückzukommen zum Geocaching. Was macht dir an dem Hobby so viel Spaß? Eigentlich alles. Auch bei jedem Wetter? Naja, also wenn es richtig regnet, also richtig gießt, dann nicht. Aber ansonsten, auch wenn es ein bisschen kalt ist, es gibt die entsprechende Kleidung doch dafür. Wir sind doch keine Sissis. Ja, mal mehr, mal weniger. Also manchmal bin ich aus Zucker, muss ich ja gestehen. Naja, manchmal auch. Aber ansonsten, das Wetter, wenn es wirklich aus Eimern geht, dann nicht. Aber sonst eigentlich doch schon. Ja, man hat ja extra auch entsprechende Kleidung, Regenhosen und so weiter. Aber ich habe meistens nicht die passenden Schuhe. Mit den Gummistiefeln kann ich nicht so weit laufen. Die fangen dann an, irgendwie unbequem zu sein, zu rutschen und nee. Ich habe dann auch, wenn die Hunde mit sind, nicht genug Halt, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt schon. Gummistiefel sind scheiße. Also die ziehe ich auch nicht so gerne an. Weil die sind, weiß ich nicht, so unbequem, so platsch, platsch, platsch. Da kommst du dir nämlich vor wie so eine watschelnde Ente dann immer da drin. Ja, das ist auch mein Problem. Und ähnlich ist es mit der Warthose, finde ich. Die macht mich, finde ich, nochmal 10 bis 20 Kilo schwerer. Die habe ich zum Glück nicht. Die hat nur Birnen, weil ich gehe im Wasser unter. Ich bin nur so 1,50. Ja, ich bin 1,62. Dann bist du ja größer als ich. Aber nur ein bisschen. Und die Warthose ist eigentlich auch die von meinem Mann. Also da gehe ich auch so ein bisschen unter. Naja, das übernimmt dann lieber Björn. Also da muss ich nicht unbedingt rein. Ja, es kommt immer drauf an. Ich war auch schon mal wo rein. Da reicht ein Gummistiefel, weil es nicht ganz so hoch war. Dann habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich habe an die Decke hochgeguckt und da waren halt ja zigtausend Spinnen und Mücken. Und dann bin ich gleich wieder raus und gesagt, ich komme da nicht weiter rein, da sind Spinnen, dann durfte mein Mann rein. Also eine Spinnphobie habe ich auch. Und einmal ist uns meine Spinnphobie eigentlich ganz gut zugunsten gekommen. Und wie? Warum? Wir waren mal in einem Bunker und zwar mussten wir da auch was suchen für eine Koordinate. Und erst durch den Eingang durch und dann saß ich da oben, die anderen haben unten gesucht und drehe mich so an die Seite um. Und fange an zu kreischen und bin aus diesem kleinen Loch, so schnell bin ich noch nie draußen gewesen, weil da saß eine Vogelspinne. Oh, und war das denn auch eine echte? Nein, es war keine echte, das war nämlich der Hint. Ah, okay. Da stand eine Koordinate drauf. Und die haben unten gesucht wie eine Blöde. Ja, und dank meiner Spinnenphobie bin ich natürlich futsch. So. Und dann hatten sie dann die, gehabt. Ja, und die anderen hatten bestimmt ihren Spaß dabei, oder? Ja, teils. Aber die haben es noch nie gewusst, dass ich auf einmal so schnell aus so einem kleinen Loch draußen war. Also ehrlich, das war wirklich nicht gerade groß und so schnell war ich echt nicht draußen. Ich kann es mir bildlich irgendwie vorstellen. Ich glaube, mir wird es nicht anders gehen. Aber was wir auch hier gemacht haben, ist hier unter, oh, wie heißt denn der Cache jetzt? Da musst du in so Röhren rein. Und da hatte ich auch erst Panik, aber die waren ziemlich groß und dann ging das auch. Und ich durfte auch wirklich nicht nach oben oder so gucken, sonst wäre ich da auch, glaube ich, gar nicht reingegangen, weil das Ding war auch unter der Decke mit Spinnen voll. Und ähnlich war es bei mir halt nur, dass die Röhre halt ein bisschen größer war, dass man da, glaube ich, nicht mal gebückt rein musste. Ja, so ungefähr, weil wir sind da mit Skateboards durch, weil einen musstest du mit Skateboard, da konntest du richtig runterrauschen. Und in der Röhre, da möchte ich gern noch mal rein. Weil du hast am Anfang bist du vorne rein und unten wieder raus. Bloß den anderen, den sie gemacht haben, da mussten sie, weiß ich nicht, ganz, ganz lange durch. Da kam erst der Zwischencache, also der Haupt und dann der Bonus und der war ganz weit hinten. Da ist aber Björn. Wir sind nur bis zum Finale und zum Bonus ist Björn und der andere noch gegangen von uns. Also da sind wir nicht weitergegangen. Nö, man muss ja als Team auch nicht unbedingt alles auf einmal mitmachen, ne? Nee, ich habe dann auch langsam gemerkt, ich habe Platzangst gekriegt. Normal kriege ich keine Platzangst, aber das wurde dann immer unangenehmer und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt hier raus. Das geht nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, normal, dass man ab und zu mal irgendwie Ängste bekommt, die surreal sind, ne? Aber durch das Geocachen habe ich schon einige Ängste abgebaut. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, weil so in Röhren wäre ich gar nicht reingegangen. Ich wäre auch noch nicht mal irgendwo in irgendwelche Bunkers gegangen oder auf Bäume geklettert. Also ich will jetzt selber einen Kletterkurs mitmachen. Vorher lässt mich Björn nämlich nicht klettern. Und das weiß ich nicht. Da viele Ängste habe ich dadurch überwunden. Das hört sich gut an. Also Klettern haben wir bei anderen Geocachern gelernt. Die haben einem das gezeigt und Ruhe mitgebracht. Und also mein Mann hat das von anderen Geocachern gelernt und er hat es dann mir nochmal in Ruhe beigebracht, weil ich wollte keine Zuschauer dabei haben. Na, ich sag mal so, Björn hat sich das auch alles selber beigebracht. Aber er möchte lieber, dass ich vorher nochmal mit einem Kurs mache. Die haben ja auch einen Erweiterungskurs, haben sie auch mit Freunden zusammen gemacht. Und er möchte gern, dass ich doch lieber, er möchte mir zwar ein bisschen was beibringen, aber den richtigen Grundkurs möchte er bitte, dass ich den doch lieber lerne. Bei so einem Geocaching-Kletterkurs? Genau, und zwar bei uns hier in Hannover bei Seiltechnik. Weil es gibt ja auch so andere Kletterkurse und die sind nicht unbedingt ganz so gut, weil Bekannte von uns waren zu solchen Kurs und die hatten eigentlich mehr Ängste hinterher als vorher. Nee, in Hannover, der Seiltechnik, der ist echt gut, weil ich muss auch gucken, dass ich einen vernünftigen Gurt kriege, weil ich ja nur so klein bin. Und ja, da gibt es ganz, ganz schlecht Gurte. Oh ja, also Jan sitzt der Gurt viel besser als mir. Ich habe da ganz viel Halterung, wo ich nicht, also nicht Halterung, ja, Gurtschnallen, wo ich nicht weiß, wo die überall noch hin können, damit die mir nicht im Weg baumeln, weil ich das halt viel enger ziehen muss als mein Mann. Das stimmt. Und deswegen, wenn ich dann da mitmache, dann wollen wir auch eine Gurte da anprobieren, weil ich will mir dann später hinterher auch einkaufen, weil Björn seiner, da falle ich raus. Ja. Ja, ein eigener ist auch immer viel besser. Hat man ein besseres Gefühl, wenn man auch immer denselben nimmt und nicht ständig irgendwie zu doll verstellen muss, finde ich. Das stimmt. Eine Bekannte von uns, die hat ja nur diesen Hüftgurt. Den hat sie mir mal umgeschnallt, weil das ging auch, aber ich habe mich da drin auch nicht wohl gefühlt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das A und O sich wohlfühlen, weil sonst entwickelt man ja wieder Ängste, die man sonst nicht hat, ne? Genau. Weil wir hatten auch erst nur so einen Hüftgurt und also normal hoch und runter ist okay damit, aber wenn man halt aus dem Seil aussteigt und mit einem Baumkletterseil was macht, dann reicht da, finde ich, absolut nicht aus. Das muss dann schon ein anderer sein. Ja, du musst schon den Rücken halt haben irgendwo, weil du denkst, du fliegst irgendwie rückwärts runter. Ja, und man kann viel besser drin hängen und fühlt sich einfach wesentlich besser an, ja. Das stimmt. Was sind absolute No-Gos in dem Hobby für dich? Wie meinst du das jetzt so genau? Zum Beispiel Nanos im Wald, das wäre für mich ein No-Go, oder Dosen, die eigentlich im Müll gehören. Ja, das ist es für mich auch. Also Nanos im Wald geht gar nicht. Wir hatten hier irgendwo mal, glaube ich, einen, der ist nie gefunden worden. Und hier so Glasbehälter finde ich total ungeeignet. Und weiß ich nicht, also es muss nicht sein. Oder irgendwelche Plastikdosen, die nur mit hier, wie heißt denn das, Paketband überbunden wickelt worden. Also das ist geht gar nicht. Das ist eigentlich für mich Müll. Ja, oder auch noch mal eine Plastiktüte über die Dose, weil die sammelt ja Dreck, Wasser und macht das alles irgendwie ekliger, finde ich. Naja, gut, Plastiktüten muss es nicht unbedingt sein. Wir hatten so eine, bei der einen Dose hatten wir mal hier diese Frischhalte mit Zippo gemacht, weil dieses Versteck stand mal öfters unter Wasser, was wir haben. Und da haben wir es vorsichtshalber in einem kleinen durchsichtigen Tüte gepackt, mit Zip, also diese Zipptüten, damit da nicht unbedingt was reinkommt. Ja, da gibt's aber ja auch Unterschiede, ne? Die, die ich meinte, sind meistens nicht durchsichtig. Da weiß man gar nicht, ist das wirklich der Cash oder hat da einer nur Müll hingeworfen oder Hundebeutel oder irgendwas, ne? Ja, stimmt, hinterher packst du rein. Ih, was ist das denn? Ja, und das gab's nämlich schon mal in der Nähe von einem Cash, waren solche vielen Mülltüten und der Cash war auch in einer Tüte und das fand ich dann nicht so schön. Nee, das ist ja schon nur eklig. Oh, nee, danke. Ist für dich das Geocaching zeit- und kostenintensiv? Oh, das kommt drauf an. Also eigentlich, wenn man Lusten hat, dann geht man cachen. Und wenn man vernünftige Cache bauen möchte, dann steckt man schon mal ein bisschen Geld rein. Oh ja, da gibt's ja echt ganz viele tolle Basteleien. Ist nur schade, wenn welche denn kaputt gemacht werden und muss man noch mal was bauen, ne? Oh ja, da hatten wir natürlich eins, und zwar unser geheimes Cache-Labor. Das hatten wir mit ganz viel Liebe aufgebaut und haben auch einen vernünftigen, schönen Platz gehabt. Tja, das Blöde war nur, wir wussten nicht, dass dieses Grundstück, weil das war ein richtig verlassenes Grundstück mit einer Gartenhütte drauf. Das hatte mal damals, sollten wir das übernehmen, dieses Grundstück, aber wir haben es dann doch dankend abgesagt und jahrelang stand es immer noch so brach und wie ein Dornröschenschloss mit Bäumen drin rum, allen Scheiß. Dann haben wir gesagt, Mensch, da könnten wir unser geheimes Cache-Labor hinbauen. Und ja, wir hatten die Dose raus, also den Cache war veröffentlicht. Auf einmal schrieben Bekannte von uns an, du, da, wo ist denn da die Location? Wir so, mein Mann so, wie, wo ist die Location? Da, ihr seid schon richtig, ne? Und dann haben die Fotos geschickt, da haben die alles abgerissen, die ganzen Bäume ringsrum, und haben da aufgeräumt, auch dieses Gebäude. Und da haben sie unsere Kiste mit weggeschmissen. Die war fast an die 100 € wert. Oh, das ist ja dann richtig, richtig ärgerlich und bitter. Ja, und dann bin ich da noch mal hingefahren, weil die waren auch noch vor Ort. Da lag auch noch ganz viel Sperrmüll, was sie aus dem Haus rausgenommen haben. Und da meinte er, oh, wärst du mal früher gekommen. Es stand ja auch nicht drauf, was es ist. Ist ja, hättet da doch mal reingucken können, ne? Weil die haben irgendwie auch die Nachbarn gefragt und so. Und denen gehörte die Kiste nicht. Und da haben sie mit auf die Müllkippe geschmissen. Oh, nicht schön, überhaupt nicht schön. Nein, absolut nicht. Naja, dann haben wir nochmal eine neue gebaut. Und die hatten wir dann bei unserem ersten Kescher-Quatsch, haben wir die dann als Lockkiste benommen. Und die steht jetzt bei uns zu Hause. Und wenn wir hier Besucher kriegen von Keschern, die auf dem Event nicht waren, die dürfen sich dann gerne hier einloggen mit. Da kommt jetzt auch bald ein TB dran, also mit einer Nummer. Und dann kann man das auch dann ganz normal loggen. Ah, also es war das andere Event, Kescher-Quatsch. Genau, das war unser erstes Event, was wir gemacht haben. Ist auch super angelaufen und dafür haben wir dann die Kiste genommen. Weil wir hatten sie ja nochmal komplett neu gebaut. Und wir haben aber keinen geeigneten Platz mehr dafür gefunden. Naja, und da haben wir gesagt, dann nehmen wir das als Logbuch für unser Event. Ist dann auch mal eine schöne Idee. Das stimmt. Sagt dir hier diese Steckdinger von früher noch was? Hier diese, wo du Bilder mitstecken kannst. Sagt dir das was? Ja. Genau so ist das. Ah, okay. Ja, musst mal nach uns nach Peine mal irgendwann zu Besuch kommen. Dann darfst du dich in unser Gästebuch eintragen. Ja, mal schauen. Dies Jahr wird Urlaub leider nicht wirklich was. Bei uns auch nicht so wirklich. Wir sind auf vielen Events jetzt bald und nächstes Wochenende ist zum Beispiel unser Event, unser Kescher Quatsch 3. Mal gucken, wie es wird. Das ist doch schön. Eigene Events sind auch immer sehr schön, finde ich. Ja, also die sind auch immer gut besucht eigentlich bei uns und das ist immer lustig. Und wir planen ja auch noch ein ganz großes Event. Mal gucken, wenn das alles so klappt, aber mehr verrate ich noch nicht. Das hört sich ja nach mega an. Nicht ganz. Nee, die etwas kleineren sind ja auch immer sehr schön, finde ich. Aber es wird was Besonderes. Da bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich hört man davon. Ja, ganz bestimmt. Bleibt dir beim Geocaching noch Zeit für andere Hobbys, beziehungsweise verknüpfst du welche? Oh, viele andere Hobbys habe ich eigentlich gar nicht so, weil da fehlt manchmal die Zeit für. Abends vielleicht mal ein bisschen lesen oder so, aber ansonsten eigentlich nur das Geocachen. Beim Geocaching gibt es ja auch Randhobbys wie Geocoins sammeln oder Token oder andere Trackables. Habt ihr sowas? Sammelt ihr sowas? Also Coins haben wir welche, aber ansonsten so Token noch gar nicht weiter. Aber ich finde diesen Signal, das ist mein Lieblingskuscheltier. Und ich habe einen kleinen zum Geburtstag gekriegt, aber ich wünsche mir so einen großen. Ah, ein XXL. Bist du schon in der Froschgruppe auf Facebook drin? Nein, noch nicht. Kannst du dich gerne anmelden, ich schalte frei. Sobald ich mein. Ich hoffe ja, dass ich mal ein Geschenk kriege. Ja, man muss manchmal sehr laut mit dem Zaunpfahl winken. Mein XXL-Signalfrosch habe ich nach dem Mega in München bekommen. Weil da liefen welche in so schicken Dirndls rum und ich sagte, oh, ich will auch. Ja, vor meiner Nase weg wurde der letzte Frosch gekauft. Da war ich dann geknickt. Aber noch im Wohnmobil hat mir mein Mann einen bestellt. Ah ja. Alle Frauen brauchen einen. Alle Frauen brauchen Frosch, ja. Alle Geocacher-Frauen. Naja, nicht alle. Ich kenne auch welche, die mögen die Frösche überhaupt nicht. Was ich nicht verstehe, weil es ist ja ein Maskottchen von Crownspeak. Genau, weil mein Auto, das ist auch grün und ich habe auch mir ein Trackable, also ein Dings dran, auch da mit einem Frosch, also mit einem Signal. Ja, also Signal ist ein Frosch, aber der hat was Besonderes, der hat halt eine Antenne am Kopf, eine Signalantenne, deswegen heißt der auch Signal. Genau, und ich finde den total süß. Ja, ist er auch. Ein bisschen abgeändert ist der neue wohl, aber ich habe noch keinen in XXL gesehen im neuen Format. Ich kenne nur die alten Frösche, glaube ich. Okay. Naja, Deni musste schon immer auf ihren aufpassen und hat die auch, sonst hätte ich mir den schon ein paar Mal gemopst. Och, Hattie kannst den mopsen. Der will den doch nur zum hier, na, wie heißt das? Nicht Vegetarier, sondern na. Zum Schlachten. Ja, also zum Froschesser haben. Wie heißt denn das? Wenn Menschen sich gegenseitig essen. Kannibalen, zum Froschkannibalen machen. Genau. Naja, wo wir doch damals auf dem Event von ihm waren, das Klönschnack, da waren wir erst noch vorher bei ihm zu Hause. Und da habe ich ihn einfach mitgenommen zum Event. Auch sehr schön, was hat er gesagt? Ihm ist es ja erst gar nicht aufgefallen, bis ich dann draußen vor der Tür war und mal kurz am Fenster geklopft habe, weil die ja noch später nachgekommen sind. Da meinte er, oh, jetzt hat sie den doch mitgenommen. Weil der sollte gar nicht mit. Ich so, doch, der muss mit. Ja, weil sonst sind manche Frösche ja ganz alleine. Genau. Ich finde, die Frösche sollte man nicht zu ernst nehmen. Es ist ein kleiner Spaß, den einige haben. Manche nehmen den halt sehr, sehr ernst, so als, weiß nicht, Haustierersatz, Kinderersatz, sagen einige. Aber ich finde, es ist immer noch ein kleiner Spaß, den man sich damit macht und man kann den anderen das doch auch gönnen. Finde ich nämlich auch. Und dass sie angezogen werden, finde ich gar nicht so schlimm. Also Nacktfrösche finde ich eher schlimm. Das stimmt. Ich habe zwei, das war auch auf dem Klönschnack da. Ich weiß jetzt nicht, von wem das war. Jedenfalls, die hatten rosa Tütüs an. Oh, süß. Die sahen auch wirklich gut aus, aber er musste sie ja tragen und er kam sich dann irgendwie so ein bisschen vor. Ja, also hier in der Homezone gibt's, ich weiß ja noch zwei einzelne Frösche, aber die sind auch eher selten mit. Wenn man den dann mitnimmt, kommt man sich schon komisch vor, obwohl es früher auch mal normal war, dass einige Kuscheltiere, die ja auch ein Trackable dran haben, hat Rana ja auch, mitnehmen. Aber seitdem welche dabei Megas halt so über Frösche herziehen, sehen andere das nicht mehr ganz so gelassen, finde ich. Ich finde es, also ich würde da niemals rüberziehen. Also ich finde die so total geil und ich würde die auch mitnehmen, jederzeit. Ja, ich nicht immer. Also es kommt immer aufs Event drauf an. Bei einigen ja, bei einigen nein. Ich möchte ja auch nicht ständig im Arm behalten, wenn ich weiß, die können da irgendwo sitzen. Und da kommen vielleicht noch andere, die Kuscheltiere mit haben. Es gab auch ein Event, da haben die so zwei ganz große Kuscheltiere mitgenommen. Das fand ich auch lustig. Habe ich Foto gemacht, weil ich die auch noch gar nicht kannte. Irgendwo gab es doch sogar dafür einen Kindergarten bei irgendeinem Event. Dann konntest du sie abgeben und dann war das wie ein Kindergarten für Signals. Das gibt's öfters. Also in Xanten, bei der Geoxantike, konnte man die im Signal Hort abgeben. Und dann, oh, wo war das noch? In Ulm, da konnte man die beim Wetterputzer, beim Cash Corner abgeben. Da wurde aufgepasst. Das fand ich auch ganz toll. Ist öfters mal irgendwie was aufgebaut, extra für die Frösche. Ich weiß, irgendwo gab's auch mal ein Bällebad. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, aber okay. Ja, davon habe ich auch irgendwie schon gehört. Aber gegen Tocken wärst du nicht abgeneigt, welche zu bekommen, höre ich raus, oder? Nein, wäre ich gar nicht abgeneigt. Ich habe nämlich jetzt auch neue Token in XXL. Ich weiß nicht, ob du von Leni, von Enzyklia, den schon mal gesehen hast. Ja. Ich habe jetzt auch so einen. Also nicht viele, aber jetzt habe ich auch mal so einen. Und Okay. wenn ganz viele solche machen, kann man irgendwann mal ein Badezimmer draus fließen. Auch nicht schlecht. Oder irgendwie einen Tisch draus machen. Also, ich hätte da viele Ideen, aber mit nur zwei Token kann man noch nicht so viel machen. Da hast du recht. Gibt es noch was Wichtiges über das Geocaching zu erzählen? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Also, Ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörer überhaupt wissen, was Geocaching ist. Ich versuche auch, das irgendwie immer zu erklären, aber ich krieg das nicht hin. Ich bin einfach von Anfang an davon ausgegangen, dass es jeder kennt. Weil die meisten, die ich weiß, die es hören, sind entweder Geocacher oder sind auch ab und zu mal bei Podcasts von Geocachern. Okay, nee, also ich versuche das manchmal zu erklären, so mit Satellitentechnik und hast du nicht gesehen, so Tupperdosen im Wald suchen oder so. Aber dann weiß nicht so richtig erklären kann ich das eigentlich auch gar nicht. Irgendwer hat mal gesagt, das ist, wir nutzen super teure Signaltechnik und suchen dann Dosen im Wald. Ja, oder so, davon habe ich auch schon gehört. Und ich sag, das ist einfach Schnitzeljagd, nur nicht mit Kreidespuren suchen, sondern halt mit einem GPS-Gerät. Genau, oder so. Ne, weil bei Kindergeburtstagen, da ist man Kreidespuren hinterhergegangen oder es gab's auch irgendwie mit Zettelsuche oder so. Ja, stimmt. Also das ist quasi, das Geocachen ist Schnitzeljagd für Große. Naja, nicht unbedingt nur für Große, aber so erkläre ich das dann meistens auch. Nur, dass am Ende halt keine Naschitüten dabei sind oder so, sondern nur ein Logbuch, wo man sich einträgt. Genau. Dann kann man auch ganz viel mit Statistik machen, ne? Tja, hast du denn schon Länderpunkte? Ja, wir haben mal eine Wohnmobiltour gemacht. Da sind wir ja Dänemark, Deutschland, ist klar. Was war das denn noch? Holland, Dreiländereck. Also, ich meine, Frankreich war dabei. Ich will nichts Falsches sagen, ne? Österreich, Schweiz auf jeden Fall, Tschechien. Ich glaube, in Polen haben wir keine gefunden an dem Tag leider. Die waren nämlich gemuggelt, die wir suchen wollten. Und da war das so kompliziert mit der Hin- und Herfahrt. Wir hatten eine falsche Straße, da konnte man nur ganz, ganz lange geradeaus fahren und nicht abbiegen. Ja. Okay. Ja, wir wollen hier diese 16 Bundesländer oder, warte mal, verwechsel ich jetzt was? Da gibt es doch diese 16 Bundesländer oder diese anderen. Ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Oh, es gibt so viele Challenges, was man alles machen kann. Weil die wollen wir nämlich auch noch machen mit ein paar Leuten. Wir wollen verstanden, also es wollen jetzt so viele damit. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir schon bald einen Bus nehmen. Ja, warum nicht? Gibt's doch auch. Ist nur eine Kostenfrage, ne? Umso größer das Fahrzeug, umso teurer die Tour. Da hast du recht. Also von kleinen Touren, wo die sich ein Wagen mieten, wo sieben oder ja, ich glaube mehrere halt reinpassen, habe ich auch schon gehört. Ja, so ungefähr wollen wir das dann auch machen, damit wir auch vielleicht abwechselnd Fahrer haben, die mal ein bisschen fahren dann, ne? Ja, wäre ja blöd, wenn man die ganze Zeit selber fahren müsste, ne? Wenn wir ja auch mal schlafen, mal Pause machen und bei so einer Tour ist Pause halt nicht so einfach drin, ne? Da muss man halt viel fahren. Da hast du recht. Ja, was wir noch machen wollen, ist unsere Kanutour. Die haben wir hier. Die wollten wir eigentlich auch mal langsam angehen. Mal gucken, ob es dies Jahr was wird. Mal schauen. Hört sich auch interessant an. Ja, die soll auch ganz toll sein. Die ist hier bei uns an der Fuse. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wo die anfängt. Jedenfalls ist das auch eine ganze Ecke. Wir wollten auch gerne mal eine Klettertour machen. Ich glaube, ich weiß nicht, heißt die Red Bull? Davon habe ich noch nicht gehört. Ich weiß nur, dass wir hier bei Königs Lutter im Kletterwald waren. Oder der Ona heißt so, ich weiß es nicht. Wo man halt Klettersteig macht. Ganz viel. Okay, also davon habe ich noch nichts gehört. Es gibt so vieles, wo man immer nur kurz mal was hört oder auch nur halbes Wissen dann hat. Und jetzt waren wir auch eine ganze Zeit gar nicht mehr geocachen, bis auf einmal Beta-Test machen für eine große Runde mit Letterboxen und allem Möglichen hatten wir. Wir hatten ja Heiligabend angefangen, 100 Tage hintereinander eine Dose zu finden. Und nach den 100 Tagen haben wir wirklich Cut gemacht, aufgehört. Weil die letzten Tage hat das gar keinen Spaß mehr gemacht, so auf Zwang suchen zu müssen. Nee, also auf Zwang suchen, das muss auch nicht sein. Also es würde mir auch keinen Spaß machen. Und ich meine, wir haben damit auch eine andere Challenge erfüllt, wo wir dann, oder hatten wir die vorher schon, 42 Ratehaken finden hintereinander. Ich komme schon durcheinander bei meiner Statistik. Naja, die Statistik, die guckt Björn immer nach. Also da habe ich jetzt echt total keinen Plan. Wir haben ja bald die 2000 zusammen. Ja, und ich hatte vorher halt einen eigenen Account und wir haben es zusammengelegt. Das heißt, alle, die ich gefunden habe und er nicht, habe ich nachgeloggt. Oder er. Also wir haben es uns geteilt, damit die Statistik für mich wieder stimmt, weil ich hatte das Cacher ja schon voll und bei ihm fehlte, glaube ich, sogar nur ein Tag. Okay. Ja, weil ich eher mal in Urlaub weg konnte. Also bei einem Mega in Dänemark war ich alleine. Da war ich im Wohnmobil von Bekannten mit drin und habe übernachtet. Die haben dann ja auch gefehlt, ne? Und das war ja auch tagestourenmäßig. Ich glaube, 2 Tage hintereinander, dass man ganz viele gefunden hat. Die hätten ja auch komplett gefehlt. Ja, das stimmt, da fehlen dann manchmal welche. Nee, und was wir uns jetzt immer noch so nach und nach zugelegt haben, ist hier zum Beispiel ein Schlauchboot haben wir. Aber das haben wir noch geerbt von meinem Schwiegervater, wenn hier irgendwelche Cache auf dem Wasser sind oder so. Oder irgendwelche Events mit einem Schlauchboot. Ja, bietet sich auch an. Also unseres haben wir auch schon verliehen. Also unser Auto ist quasi so ein richtiges Cacher-Mobil schon bald geworden. Also wir planen ja schon langsam, uns am liebsten einen VW-Bus zu kaufen, der wirklich nur umgebaut wird als Kescher-Mobil, damit wir Leiter, Boot, Klettergiraffe und was nicht alles dazugehört, echt reinkriegen, ne? Oh ja, manchmal fehlt ja nur eine Kleinigkeit, ne? Oder jetzt neu gibt's ja auch diese Lockpicking. Da hat Ja, man ja das. auch, ne? Da hat man ja auch nicht immer alles mit. Ja, genau, das müssen wir uns nämlich auch noch zulegen, weil bei uns ist nämlich erst vor kurzem erst einer rausgekommen und wir haben leider auch das Zeug noch nicht. Also müssen wir uns das auch erstmal nochmal kaufen. Einer hat zum Geburtstag bekommen, Geocacher. Dann hat man mal geguckt und getestet und wollte ich das gern auch haben, beziehungsweise ich wusste, dass das bekommt und hat es mir dann auch bestellt. Und dieses durchsichtige Schloss, was dabei ist, ist total einfach. Billig-Bauhausschlösser würde ich mir gar nicht mehr kaufen, um sie zu verwenden, weil die kriegt man viel zu schnell auf. Aber dann gibt's auch gute. Fällt jetzt die Marke nicht ein, aber es gibt auch welche, die sind nicht so knackbar. Naja, manche versuchen sie ja sogar so zu knacken, ne? Also sie zerstören teilweise die Schlösser und weil sie es nicht hinkriegen und das finde ich auch nicht gerade schön. Ja, nee, das muss nicht sein. Also, Wort ja schon mal scherzhaft gesagt, dann hat man halt Werkzeug mit, das die Schlösser aufbricht, ne? Ja, genau. Weil bei unseren Bekannten ist auch das Schloss irgendwie so ein bisschen demoliert worden schon, weil sie es nicht hingekriegt haben. Aber die hatten nicht den Mumm dazu sagen, du, mir ist da eine Panne passiert oder so. Das ist immer schade, weil es reißt einen doch keiner den Kopf ab, wenn man sagt, mir ist da was passiert. Ne? Ja, genau so finde ich das nämlich auch. Also wenn jetzt zum Beispiel mir was abbrechen würde oder so, mein Gott, dann schreibe ich den Warner an und sage, sorry, mir ist da ein Missgeschick passiert. Aber nichts sagen finde ich scheiße. Also ich habe schon mal einen gesagt, du musst noch mal Cache-Wartung machen. Ich habe die Dose nicht wieder oben reingekriegt. Runter war einfach, aber zum Verstecken war ich leider ein paar Zentimeter zu klein. Sagt da kein Problem. Ja, so ist es auch richtig. Ich meine, finde ich auch okay. Na, wieder andersrum hatten wir eine Dose, die haben wir nicht aufbekommen, die haben wir dann halt liegen lassen. Ne? Wir haben geschrieben, da sind keine Markierungen mehr drauf, ne, ob das geändert werden könnte und ja. Man muss nur einfach mit den Ordnern sprechen und dann ist alles okay. Aber einfach zerstören, da einfach rumliegen lassen, finde ich auch nicht toll. Nee, ist auch ganz oft, dass mal was aufgeschraubt wird, wo man gar keine Schrauben mehr braucht, nur einfach mal gucken muss, wo ist die Öffnung, ne? Genau so, aber am liebsten alles demolieren, weil unseren Holzwurm ist auf Urlaub. Ich glaube, Holzwurm auf Urlaub. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wie unser eigener Cache heißt, der andere. Da mussten wir jetzt schon zweimal neu hin. Den haben sie, einmal war er verschwunden, da lag er daneben. Dann war er das Logbuch zerrissen, die Dose war zu und die ganzen Blätter von dem Logbuch an den Bäumen gepinkt. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Cacher war oder ob das wirklich jetzt hier, weil da, wo wir den haben, es könnte sein, dass es da von dem einen Verein da oben, dass das denen irgendwie wohl nicht passt und dass die das wohl zerstört haben, weil wir hatten Locher in der Nähe. Ich meine, einen Tacker in der Nähe und tackert die Blätter an die Bäume. Aber das war dann auch kein Naturschützer, ne? Nee, in dem Sinne dann auch nicht. Ich finde, manche denken einfach überhaupt nicht nach. Aber wir hatten letztens eine Dose gefunden, da mussten wir auch sagen, wir konnten nicht auf dem Papier locken, weil das fasse ich nicht an. Irgendwer, ich weiß nicht mal, ich glaube nicht, dass es ein Tier war, weil die Dose wohl vorher auch versteckt war. Die war dann nicht mehr im Versteck und total kaputt getrampelt. Da waren halt die Rinder dann drüber, ne, rüber getrampelt. Und Logbuch war vorher auch zerrissen. Also ich denke, da waren erst Muggel, die Silvester gefeiert haben, weil Knaller in der Nähe waren. Und dann haben die Kühe halt nochmal drüber gegangen und da dann, ja, Geschäft verrichtet. Das ist dann nicht so schön. Ja, wir haben dann halt Bescheid gesagt, geschrieben, need maintenance. Das ist gerade nicht schön da. Hat aber auch dann recht schnell reagiert. Naja, manche Orner, die reagieren ja auch teilweise gar nicht, ne? Ja, bei manchen guckt man dann noch mal, wann war der denn zuletzt online, wenn da nichts passiert. Es gibt ja auch welche, die werden inaktiv, ne? Ja, das stimmt. Ist ja bei manchen steckt da auch keine böse Absicht hinter, aber die haben vielleicht die E-Mail nicht mitbekommen oder einfach gerade keine Zeit oder Nachtschicht oder irgendwas, ne? Ja, das stimmt. Nee, wir haben jetzt ein Padlink reingepackt. Mal gucken, jetzt noch besser, also versteckt. Mal gucken, ob der jetzt bleibt. Also wenn der auch rausgeht, dann wird das Ding, geht's in Archiv, weil das hat dann keinen Sinn mehr. Das ist das dritte Mal dann. Und das, nee, dann hat man auch irgendwann bald keine Lust mehr. Nee, das geht mir auch so, wenn was zu oft irgendwie zerstört, gemuggelt wurde, dann ab ins Archiv. Platz für Neues. Genau. Bloß das hat sich gut ergeben, weil das ist bei meiner Schwiegermutter und da kann ich öfters nach dem Rechten gucken. Und dieser Baum, der ist mir schon von Anfang an aufgefallen. Der hat so ein schönes Loch drin. Ich so, da muss Anna rein. Und die ganze Zeit war da vorher damals ein Cache und der ist aber ins Archiv gelandet und deswegen haben wir gesagt, das ist jetzt unser. Ja, passt dann ja auch. Ja, vor allen Dingen kann ich dann auch öfters da Wartung machen und wie gesagt, also den einen Abend, das ist ja das Kuriose, den Abend, wo ich weggefahren bin, war das noch gar nicht und dann bin ich nochmal wiedergekommen, da war es aber noch hell. Da meinte meine Schwiegermutter, geh mal gucken, da liegt irgendwas. Ist ja okay, dann gehe ich da mal gucken. Und komme da hin und sehe die ganze Dose ausgepackt, wie gesagt, das Logbuch da rumfliegen, die Dose aber wieder zugemacht. Das ist ja das Kuriose. Wir haben ja diese Lock-in-Lock-Dosen, ne? Und die war wieder zugemacht und stand neben dem Baum. Komisch. Also es können auch keine einfachen Muggel gewesen sein. Also jetzt hier so, sage mal, spielende Kinder. Glaube ich nicht. War der denn schon aktiviert? Nein, du konntest schon wieder locken, also der war, oder was meinst du jetzt so? Ja, ob der aktiv war. Ja, der war aktiv. Nee, dann denke ich, war das schon Kescher. Weil bei manchen Sachen, da kommen nur Kescher hin, finde ich. Ja, aber warum zerstören die sowas? Und ich weiß nicht, was haben die davon? Wie krank sind die? Ich habe keine Ahnung, was da an manchen Köpfen vorgeht. Einfach Spaßverderber. Wir haben jetzt auch einen hier, der prangert bestimmte Caches an. Wir hatten einen Cache, da sollte man auf der Litfaßsäule, heißt das so, diese runden Dinger, wo Ja. Werbung ist, da sollte man drauf locken. Und das Plakat war, meine ich, ein uralt Plakat, da wird auch nicht neu plakatiert, die Stelle, meine ich. Und irgendwer hat den halt verpetzt. Was soll denn so ein Scheiß? Ja, vor allem der Cache war schon Jahre alt, also weiß nicht. Ja, das hatten wir ja auch bei den Landstreichern. Da wurden auch auf dem Hüttengelände die Cache an bestimmten Stellen zerstört. Und da haben wir schon die Vermutung gehabt, da möchte irgendjemand diesen Platz haben, weil ewig wurde immer diese Stellen wurden demoliert. Und die haben sie aber immer schön wieder neu gemacht. Und jetzt hat derjenige auch aufgegeben, weil er wohl gemerkt hat, er hat kein Glück. Ja, aber das wäre ja total auffällig, wenn der denn danach gelegt hätte. Naja, vielleicht hätte er sich dann erstmal ein bisschen Zeit gelassen, so nach dem Motto, bis ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und hätte dann die Strecke gemacht. Na, wenn ich eine Stelle gern hätte, dann würde ich die gleich greifen, sobald die frei wäre. Weil, ne, tolle Strecken sind oder Stellen sind dann halt schnell weg. Naja, denjenigen, dem wir vermuten, sage ich mal, der hätte dann ein bisschen gewartet, weil dann hätte er nämlich von uns anderen Keschern, glaube ich, ganz derbe Ärger bekommen. Sowas gibt's ja leider auch, so Stinkstiefel. Ja, man lockt DNA. Oder wie heißt das jetzt nochmal? DNA? DNF ist für nicht gefunden. DNA war dann für gefunden, ne? Nee, T, D, danke für den Found. DFD, C. DFDC. Naja, Danke für den Cache. er lockt ihn erst als gefunden. Und hinterher lockt da DNF, so nach dem Motto, das ist ein Naturschutzgebiet, das dürfte da gar nicht, der muss sofort entfernt werden. Also wie hinterlässig ist so ein Scheiß denn? Ja, nee, also wenn die schon locken, der darf da gar nicht hin, der gehört ins Archiv, dann dürfen die auch kein Found locken. Also so ein Ehrgefühl müsste man haben. Ja, aber so ein Vollpfosten, Entschuldigung, kamen wir leider hier. Obwohl, ich glaube, früher haben wir auch mal geschrieben, gefunden. Ich weiß nicht, dann halt noch ein Text und dann auch, geschrieben, sollte vielleicht verlegt werden, weil es nicht die passende Stelle ist. Aber da waren wir auch noch Neulinge und hatten noch nicht so viel Ahnung, ne? Weil früher hieß es so, nicht bei Spielplätzen Caches legen und dann war doch mal einer in der Nähe von einem. Ja, das hatten wir auch schon mal, aber auf den Spielplatz bist du gar nicht drauf gekommen. Also es war auch etwas weiter weg. Und der ging eigentlich. Aber das, was er gemacht hat, das macht er öfter schon mal. Lockt erst einen schön gefunden und dann macht er so einen Scheiß hinterher. Also, das ist ein, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, ein Idiot. Und davon gibt es leider so viele. Oh ja. Hast du ein Kescher-Fazit? Wie meinst du das? Also ich habe zum Beispiel mir ein Fazit notiert. Ich finde, dass beim Geocaching viele Bedürfnisse gestillt werden. Wer zum Beispiel gerne alleine wandert, kann das gerne tun. Oder bei Events sich treffen, mit Punkt oder ohne Punkt. Es gibt ja auch Events ohne Punkt. Rätseln, tolle Dose, Verstecke, basteln, klettern. Es ist für jeden irgendwie was dabei. Auch die Hunde und Kinder können dabei ihren Spaß haben. Urlaube kann man viel interessanter mit Geocaching gestalten. Das hatte ich mir so als Kescher-Fazit aufgeschrieben. Ja, so in der Richtung ist meins auch, finde ich. Möchtest du noch irgendwas erzählen oder jemanden grüßen? Also, ich finde Geocachen sowieso auch ganz toll. Vor allen Dingen, man lernt ganz viele nette Leute kennen. Die Geocacher untereinander sind teilweise manchmal lieber und netter als normal, also Muggels. Ja. Und wem ich grüßen möchte, ist Hatti. Leni und den Rest der ganzen Bande, die immer auf dem Raucherbalkon oder beim Podcasten sind. Oh, da grüße ich mit. Liebe Grüße auch von mir. Dann kommen jetzt die Kommentare. Beides sind Kommentare von Annie. Das erste, hallo ihr, weil es an alle Leser ging und somit auch an die Kommentatoren gerichtet war. Ja, das habe ich in der letzten gefragt. Fragt, warum an ihr. Yippie, freue mich und bin schon gespannt, wie mein Gewinn aussieht. Den hat sie inzwischen auch schon erhalten. Und bin auch gespannt, ob es demnächst noch eine Folge mit Deep Blue bei dir zu hören gibt. Wäre ja cool. Viel Spaß noch mit den Bienen, wenn ihr zu viel Honig habt. Ich nehme euch gern was ab. Liebe Grüße auch an deinen Mann Annie. Ja, da kannst du dich hinten anstellen, sind schon ein paar mehr, die gerne Honig möchten. Der zweite Kommentar war auch von ihr. Ach ja, wollte noch sagen, mach doch mal ein Video mit den Bienen. Ist bestimmt spannend, das auch mal sehen zu können. In irgendeiner Folge, wo Bienen drin vorkommen, habe ich auch meinen Blog verlinkt. Da ist nämlich immer ein Video passend dazu zu finden. Von den Bienen, von Taschenherstellung und etliche Fotos. Und noch ein paar mehr Sachen, die nicht ins Podcasten reinkommen. Viel Spaß! Also ich sage Tschüss und es war sehr schön. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss! Tschüss.